Sizilien. Im Namen des Gesetzes. Es ist September 1948, aber die ausgedörrten Weiten des sizilianischen Landesinneren, die sich vor der Kamera erstrecken, wirken zeitlos. Ein junger Mann in zweireihigem Jackett, das scharf geschnittene Gesicht von einem Hut überschattet, sitzt aufrecht im Sattel. Plötzlich wendet er den Kopf und lässt den Blick über eine mondartige Landschaft aus Staub und Fels schweifen. Er sieht 8 Reiter auf einem Hügel auftauchen, deren Silhouetten sich vor dem Himmel abzeichnen. Die Mafia. Der junge Mann spricht das unheimliche Wort laut zu sich selbst und presst dann entschlossen die Kiefer aufeinander. Sein Name lautet Guido Schiavi. Er ist der Richter vor Ort, ein Vertreter des Gesetzes. Die Mafiosi, auf sorgfältig gestriegelten Vollblutpferden, reiten den Hügel herunter und bewegen sich in imposantem, kurzem Galopp auf den Richter zu. Als sie näher kommen, sieht man, dass die Männer in Kort und Barchend gekleidet sind. Jeder hat sich die flache Mütze tief ins zerklüftete, ausdruckslose Gesicht gezogen, und ein jeder trägt eine Flinte über der Schulter. Die Männer der Mafia bleiben auf einer niedrigen Brücke stehen. Ihr Boss ist ein gewisser Turi Passalacqua, unverwechselbar auf seinem edlen weißen Pferd. Er zieht höflich die Mütze vor dem Richter. »Guten Tag, Voscenza. Willkommen auf unserem Land. Ihr erweist uns eine große Ehre. Ihr seid sehr jung, Herr. Darüber sind meine Freunde und ich sehr froh. Wer jung ist, hat ein reines Herz. Ihr seid intelligent, und ich bin sicher, dass ihr längst begriffen habt, wie es hier zugeht. Es ist schon seit über 100 Jahren so, und alle sind es zufrieden.« Richter Schiavi zeigt sich unbeeindruckt. Es gebe durchaus Menschen, entgegnet er, die ganz und gar nicht zufrieden seien. Zum Beispiel die Opfer von Mord und Erpressung und ihre Angehörigen. Oder die geknechteten Bauern und die Arbeiter in den Schwefelminen. Der Mafioso zuckt mit keiner Wimper. »Jede Gesellschaft hat ihre Fehler. Außerdem lässt sich unter Ehrenmännern immer eine Einigung erzielen. Ihr braucht eure Wünsche nur zu äußern.« Jetzt ist es der Richter, der sich nicht beirren lässt. Im Ton verhaltenen Trotzes entgegnet er, dass er nur einen Wunsch, eine Pflicht kenne, dem Gesetz Genüge zu tun. Zwei entgegengesetzte Wertesysteme haben ihre Streitkräfte aufmarschieren lassen. Ein heftiger Zusammenstoß zwischen Staat und Mafia ist unvermeidlich. Dem Capo Mafia Turi Passalacqua bleibt nur sein Credo zu wiederholen. »Ihr seid ein mutiger Mann, aber hier sind wir das Gesetz, so will es die Tradition. Sizilien ist eine Insel, die Regierung ist weit fort. Und wären wir nicht hier, mit unserer eigenen Art von Strenge, würden Kriminelle hier am Ende alles verderben. Genau wie das Weidegras den Weizen verdirbt. Niemand wäre mehr sicher im eigenen Haus. Wir sind keine Verbrecher. Wir sind ehrbare Männer, so frank und frei wie die Vögel am Himmel.« Bei diesen Worten wird die Musik lauter. Dieselben ergreifenden Bläser und stürmischen Streicher, die den Ritt der Mafia zu Beginn der Szene begleitet haben. Der Zuschauer sieht, wie die Ehrenmänner die Pferde wenden und davon galoppieren.